Texte verstehen. Übung 3. Wir singen. Wo ist hier ein Restaurant, ein nettes Restaurant? Wo ist hier ein Restaurant, ein nettes Restaurant? Im Park ist eins, am Markt ist eins, am Marktplatz, da ist eins. Können Sie mir bitte sagen, wo der Marktplatz ist? Können Sie mir bitte sagen, wo der Marktplatz ist?